Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi. Ich unterhalte mich jetzt mit Christian Nissen über den Wahlprogrammantrag Piraten für Fanrechte. Christian, stell dich mal bitte eben kurz vor und erzähl mal erstmal grob, worum es geht. Ja, hallo, ich bin der Christian. Ich bin Pirat aus Dortmund. Bin seit 2009 bei den Piraten dabei und arbeite derzeit unter anderem im AK-Innenpolitik mit und bin über den AK-Innenpolitik auf das Thema Fanrechte gestoßen. Ja, es gibt ja so ein Bild von den Fans, wenn man nicht so Fußball interessiert ist, wie ich das bin. Die wollen alle immer nur Randale und die Ultras prügeln sich alle nur. Es sind alles gewaltbereite Menschen. So, und jetzt hast du den Spielball. Ja, das ist ein Bild, das sehr gerne in der Öffentlichkeit transportiert wird, auch von diversen Innenpolitikern immer gerne wieder, gerade von den konservativen Parteien. Weil dem so ist und weil im Sommer der Innenminister... Moment, weil das Bild so ist und nicht, weil meine blöden Sprüche der Wahrheit entsprechen. Ja, klar. Okay, mach weiter. Weil das halt so ist, dass dieses Bild gerne in die Öffentlichkeit transportiert wird und dem eigentlich de facto man entschieden widersprechen müsste, hat sich die Fraktion der 20 Piraten im Sommer dazu entschieden, als mal wieder so eine Medienwelle losgetreten wurde gegen Fußballfans, einfach mal die Gegenseite zu hören, hat dann daraufhin im Landtag ein Fanhearing veranstaltet, wo halt verschiedene Fanvertreter, unter anderem halt auch von den Ultras, die du gerade genannt hast, eingeladen waren, um einfach mal ihre Sicht der Dinge darzulegen, wie sich die ganze Situation um den Fußball herum darstellt. Also es ging um alle Beteiligten des Fußballs oder alle Beteiligten des Fußballs aus dem Fanblock Ultras und auch andere Fans, nicht nur um Ultras. Es ging wirklich um alle Beteiligten. Man hat jetzt bei den ersten Treffen sich sehr auf die Ultras konzentriert, aber es ist angedacht, dass man dann auch, wenn man sich erstmal ausgetauscht hat und so ein bisschen diese Hürde abgebaut hat, weil viele von den Fans sehr skeptisch sind, was die Politik angeht, dass man dann auch zum Beispiel auch Vertreter von der Polizei und von anderen Verbänden mit dazu nimmt, um einfach einen Dialog zwischen den einzelnen Gruppen zu ermöglichen. Okay, das Ergebnis oder eine Folge dieses Treffens ist ja der Wahlprogrammantrag und ihr habt vier Module erarbeitet. Dann startet doch einfach erstmal mit dem ersten Modul grundsätzlich. Ja, also ich habe diesen Antrag halt gestellt, um die Dinge aufzunehmen, die mir besonders sinnvoll erschienen, die da bei dem Hearing genannt wurden, von Fanseite aus. Das erste Modul ist im Prinzip nur eine kleine Präambel, in der ich oder wir dann einfach nur sagen, dass wir uns für die Wahrung der Rechte von Fans und einen sachlichen Dialog auf Augenhöhe zwischen wirklich allen Interessensgruppen beim Fußball und auch anderen Sportarten einsetzen. Sprich, das, was eigentlich beim Fan-Hearing jetzt schon passiert, soll dann auch nach Möglichkeit auch durch die Piraten auf Bundesebene geschehen. Gut. Klingt vernünftig, sollte eh schon längst passiert sein, aber so wie ich informiert bin, funktioniert das nicht wirklich. Bisher. Nein, also es ist wie gesagt wirklich so, dass gerne die innenpolitischen Scharfmacher gerne Fußballfans im Allgemeinen dafür nutzen, um sich zu profilieren. Und viele Sachen, die jetzt so langsam rüberschwappen, Stichwort Antiterrordatei und Videoüberwachung und dergleichen, werden auch gerne im Umfeld des Fußballs erprobt. Aber da komme ich dann bei dem nächsten Modul auch schon drauf zu. Ja gut, dann machen wir mit Modul 2 weiter. Ja, Modul 2 befasst sich mit der sogenannten Datei Gewalttätersport. Für diejenigen, die es nicht wissen, die Datei Gewalttätersport ist eine Datei, die eingeführt wurde ursprünglich mal, oder vielmehr eine Datenbank, die eingeführt wurde, um der Problematik der Hooligans Herr zu werden, das in Deutschland in den 80er und 90er Jahren wesentlich präsenter war, als es das jetzt ist. Das Problem mit den Hooligans hat sich mittlerweile aus den Stadien komplett herausverlagert. Also in den Stadien passiert nichts mehr, die Datei besteht weiter. Und die hat aus meiner und hoffentlich dann auch aus Piratensicht einige sehr unangenehme Nebenwirkungen. Und zwar ist es so, dass die vor allen Dingen die Hürden, um in diese Datei reinzukommen, äußerst gering sind. Also ich habe in der Antragsbegründung den Katalog mit den Gründen verlinkt. Es reicht auch aus, wenn man jemanden beleidigt und was beim Fußball ja häufiger mal passiert, dass man ein bisschen unfreundlich ist, um da eingetragen zu werden. Es sind als Eintragungsgründe auch vorgesehen, einfach nur der Polizist, der einen gerade die Personalien kontrolliert hat, weil man zufällig in der Nähe der falschen Gruppe gestanden hat, gefällt die Nase nicht. Das reicht auch schon für eine Eintragung. Um einfach mal ein sehr konkretes, greifbares Beispiel zu nennen. Es wurden bei dem Fanhearing Fälle aus Gelsenkirchen genannt, wo die Polizei im Anschluss an das Fußballspiel zwei Notizblöcke verwechselt hat und dann einen Haufen Falschparker in diese Datei Gewalttäter Sport eingetragen worden. Aber nein, es ist ja alles immer zur Sicherheit des Bürgers. Ja, das Problem ist aber auch dadurch, dass da so viele Leute drin sind, ist auch die Qualität der Daten. Also wirklich null und nichtig. Es wird immer gerne diese Zahl herangezogen, da sind jetzt so und so viel tausend Gewalttäter erfasst, aber es sind de facto einfach unbescholtene, also zum Großteil unbescholtene Bürger, die nicht verurteilt wurden, wo es zum größten Teil wirklich um Lappalien geht. Was auch noch im Antrag erwähnt wird, was auch ein Problem ist, ist, dass zum Beispiel selbst erwiesene Unschuld keine automatische Löschung aus dieser Datei zur Folge hat. Also selbst wenn man vor Gericht nicht wegen Mangel von Beweisen oder wegen ist eine Bagatelle nicht bestraft wird, selbst wenn das Gericht sagt, es ist erwiesen, dass derjenige das nicht gemacht hat, was ihm vorgeworfen wird, wenn man sich dagegen gewehrt hat, muss man trotzdem anschließend nochmal dagegen klagen, dass man in dieser Datei drin steht. Das heißt, die konkrete Forderung des Moduls 2 mit dem Titel Datei Gewalttäter Sport lautet? Sind vier Forderungen. Erste Forderung ist, wie ich gerade gesagt habe, dass die Eintragungen nicht mehr wegen jedem, salopp gesagt, wegen jedem kleinen Scheiß erfolgen, sondern nur dann, wenn man wirklich rechtskräftig verurteilt wurde oder als Kompromiss zumindest mal ein Richter das gesehen hat, sprich, dass man nicht mehr einfach nur, weil man gerade Pech hat und in der Nähe der falschen Leute stand, dann in diese Datei aufgenommen wird. Zweite Forderung ist, dass sämtliche Eintragungen, bei denen diese erste Bedingung nicht erfüllt ist, gelöscht werden, natürlich, weil die ungerechtfertigt sind dann in dem Fall. Die dritte Forderung ist auch ziemlich wichtig, und zwar ist es derzeit so, dass man über eine Eintragung nicht informiert wird. Sprich, es kann einem passieren, dass man in dieser Datei drin steht, und wenn man dann rein zufällig, während ein Länderspiel läuft, über die Grenze möchte, kann es sein, dass man nicht rausgelassen wird. So ist nämlich der Fall in Gelsenkirchen mit den Falschparkern rausgekommen. Da wollte nämlich jemand, während ein Fußballländerspiel war, über die Grenze fahren. Und dann hieß es dann, ja Moment, Sie sind hier aber als potenzieller Gewalttäter aufgeführt. Sie dürfen jetzt nicht in dieses Land einreisen. Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo alle immer sagen, ja, das ist ja nur für Gewalttäter, das betrifft mich ja nicht. Ich bin ja kein Gewalttäter, ne? Eben, also wenn die Datei nur für Gewalttäter wäre, wäre das ja auch nicht das Problem, aber wie gesagt, es ist als offizieller Grund, da aufgeführt zu werden, Beleidigung und auch sogenannte besondere Umstände, die dann bei einer Reinaufnahme der Personalien für eine Eintragung reichen. Und das widerspricht zumindest meinem Verhältnis von Rechtsstaat und Unschuldsvermutung ganz eklatant. Also ich bin mir sehr sicher, dass sehr viele Piraten auch Schwierigkeiten mit dieser Datei haben. Also ob es da um Fußball geht oder um irgendwas, ohne jetzt eine große Wertung reinbringen zu wollen. Aber das sind schon ein paar Grundregeln der Piratenpartei. Gut, dann der vierte Punkt noch innerhalb des Moduls 2. Der vierte Punkt ist einfach nur, dass die Daten nicht mehr ohne weiteres an Dritte weitergegeben werden. Dass zum Beispiel nicht der DFB automatisch eine Auskunft darüber erhält, wenn jemand in diese Datei eingetragen wurde. Da bin ich der Ansicht, Daten, die der Staat erhebt, müssen auch beim Staat verbleiben. Das ist ja auch eigentlich, Datenschutz und Datenvermeidung ist einfach ein Kernthema der Piraten. Deswegen denke ich, gehört dieser Punkt auf jeden Fall mit dazu, dass nur die Stellen Zugriff auf die Daten haben, die es unbedingt brauchen. Also so wie ich das sehe, lassen sich allein aus dem Modul 2, ließe sich schon einiges aus bestehenden Wahlprogrammpunkten, Positionspapieren und so weiter der Piratenpartei ableiten. Aber gut, wäre natürlich schöner, wenn wir es konkret hätten. Dann kommen wir zum Punkt Modul 3, Stadionverbote. Genau, Punkt Modul 3, Stadionverbote. beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, mit den Stadionverboten, insbesondere mit den sogenannten bundesweiten Stadionverboten. Und dazu möchte ich kurz zur Erläuterung sagen, es ist so, dass ein Fußballverein in dem Moment, wo er ab der dritten Liga aufwärts spielt, um an dem Spielbetrieb teilnehmen zu können, also um das zu dürfen, muss er den sogenannten Ligavertrag unterschreiben und dort darin bestätigt er, dass er sämtliche Hausverbote, die andere Vereine erteilen, die in der Liga aktiv sind, auch für sich selber übernimmt. Also im Prinzip verzichtet der dann auf sein eigenes Hausrecht zum Teil und verpflichtet sich dazu, die Hausverbote von anderen Vereinen zu übernehmen. Ja, das klingt ja erstmal gut, weil wenn ein Gewalttäter in einem Stadion identifiziert wurde, dann ist es eigentlich nachvollziehbar, dass er nicht in anderen Stadien Zutritt erhält. Richtig, das auch, also an der grundlegenden Praxis der bundesweiten Stadionverbote möchte auch das Modul und möchte auch ich nichts dran ändern. Dass es die gibt, ist sicherlich sinnvoll und wie gesagt wirklich Menschen, die einfach wirklich die Gewalt im Stadion suchen, da rauszuhalten. Das Problem an der Stelle ist aber, dass die Handhabung derzeit so ist, dass wenn man außerhalb des Stadions wegen irgendwelcher Sachen auffällt und sei es, dass man wirklich irgendwas gemacht hat, dass man einen Bierbecher geworfen hat oder dass man sich vielleicht wirklich geprügelt hat oder halt, dass man auch einfach nur in der Nähe der falschen Personen gestanden hat, ist erstmal nicht der Stadionbetreiber zuständig, sonst ist der DFB zuständig für alle Sachen, die auf Hin- und Rückfahrt zum Stadion passieren. Und der DFB hat die unangenehme Angewohnheit entwickelt, dass er in dem Moment, wo ihm von der Polizei ein Name mitgeteilt wird, weil halt ein Eintrag in die Datei gewaltiger Sport geschehen ist, er automatisch erstmal ein Stadionverbot quasi nach reiner Aktenlage verhängt, ohne wirklich denjenigen anzuhören. Das Gleiche ist, wenn man auswärts ist, also wenn ich jetzt, sag ich mal, als Dortmunder nach Bayern fahre und dann dort irgendwas passiert im Stadion in Bayern, ist auch erstmal der jeweilige Verein, also halt in dem Fall 1860 oder Bayern München, zuständig und spricht dann quasi das globale Stadionverbot aus. Das hat, also es ist prinzipiell ist es natürlich in Ordnung, wenn solche Leute ausgestellt werden, nur diese Praxis hat ein paar, gerade aus Fansicht, große Nachteile. Zum einen kann ein auswärtiger Verein oder der DFB sehr schlecht beurteilen, was jetzt wirklich vorgefallen ist und auch, sag ich mal, sehr schlecht den Einzelfall begutachten. Weil es kann ja wirklich sein, dass irgendjemand einfach nur eine blöde Situation geraten ist, dass der sonst vorher nie auffällig geworden ist. Und dass man dann zum Beispiel viel sinnvoller eine alternative Bestrafung in Anführungsstrichen machen könnte, dass man zum Beispiel anstatt dem jetzt ein bundesweites Stadionverbot zu geben, in 4-5 Spieltage lang nach dem Stadion den Block aufräumen lässt oder solche Geschichten. Unter anderem deswegen fordert dieser Punkt halt, dass die Zuständigkeit für das bundesweite Stadionverbot bei dem jeweiligen Heimverein des Fans liegt. Also wenn ich jetzt als Dortmunder irgendwo auswärts Scheiße baue, warte mal kurz, meine Haustiere rasten gerade aus. Sorry, ich bin hier mit 3 sehr wahnsinnigen Kaninchen in einem Raum. Wo war ich? Also genau, Stadionverbote. Also wie gesagt, es ist in dem Antrag gefordert, dass jeweils der Verein, zu dem der Fan gehört, für dieses Stadionverbot zuständig ist und es ist auch gefordert, dass derjenige Verein sich dann vorher mit dem jeweiligen Einzelfall auseinandersetzen muss, dass eben diese Stadionverbote nicht per Gießkanne verteilt werden. Es sind in den Begründungen von dem Antrag 2 Beispiele verlinkt, die einfach zeigen, wie problematisch diese derartige Praxis ist. Das sind nämlich 2 Fälle, wo Fußballfans auf dem Weg zum Stadion oder vom Stadion zurück mit Rechtsradikalen aneinander geraten sind. In einem Fall auf der Autobahnraststätte und im anderen Fall an einem Bahnhof, wo die Fußballfans spontan eine Sitzblockade gemacht haben. Daraufhin wurde von diesen Fans dann die Personalien aufgenommen. Der jeweilige Heimverein hat ein großes Lob ausgesprochen, wegen hier Zivilcourage und Engagement und deutlichen Zeichen gegen rechts. Anschließend wurden Stadionverbote ausgesprochen vom DFB, weil der halt nur nach einer Aktenlage entscheidet. Und das ist eine Praxis, die ich persönlich sehr unfair finde und die auch von sehr vielen Fans als unfair empfunden wird. Und da möchte ich einfach erreichen, dass die Piratenpartei sich dafür einsetzt, diese Praxis einfach fanfreundlicher und einzelfallgerechter zu ändern. Gut, ist sicherlich, wirft das noch ein paar Fragen auf. Wenn einer das Hausrecht hat und ein Verein für sich entscheiden könnte, dann ist das bei einem Hausrecht nun mal so, dass jeder natürlich entscheiden kann, warum er wen reinlässt und wen nicht. Die Variante, dass Staatsdaten weitergegeben werden, waren ja durch das Modul 2 schon ausgeschlossen. Aber da gibt es sicherlich einiges, wo man überlegen muss und abwägen muss, was da sinnvoller ist. Es ist, letztlich ist es ja so, also ich, das Letzte, was ich möchte, ist wirklich den Vereinen wirklich das Hausrecht irgendwie per Gesetz so umzubiegen, dass die Vereine da nicht mehr Herr im eigenen Haus sind, weil die sind ja auch letztlich für die Sicherheit verantwortlich. Aber es wäre zum Beispiel eine gangbare Praxis aus meiner Sicht, dass man dann, wenn man auswärts irgendwas vorfällt, der auswärtige Verein dann ein lokales Hausverbot einfach ausspricht, dass derjenige dann dort nicht mehr rein darf, wenn der Verein der Auswärtige der Ansicht ist, aber halt diese Vergabe des bundesweiten Verbotes dann dem Heimverein, der halt wirklich viel besser beurteilen kann, in welcher sozialen Lage der Fan steckt, ob das eine einmalige Geschichte war, ob es vielleicht wirklich nur ungünstige Umstände waren oder ob der vielleicht auch ganz andere Hilfe braucht und ob der vielleicht irgendwie einen Sozialarbeiter braucht oder psychologische Beratung braucht. Alle solche Aspekte, die werden ja bei der derzeitigen Praxis nicht abgedeckt. Okay, dann lass uns doch mal zu Pyrotechnik Modul Nummer 4 kommen. Ja, Pyrotechnik ist auch ein Punkt, der gerade von den Ultra-Vertretern sehr häufig genannt wurde, was denen sehr wichtig ist. Da muss ich sagen, da ist mir blöderweise beim Einreichen des Antrags schon ein Fehler unterlaufen und ich habe nämlich den falschen Stand eingereicht. Das ist doch aus dem Leben. Das hört sich so an, als wenn du wirklich Fußball interessiert wärst. Zumindest war der Sound im Hintergrund gerade so. Der Sound war nicht von mir. Ich war gerade auch verwirrt. Irgendwie, ja egal, zuerst rasten die Haustiere aus, jetzt irgendwelche Geräusche. Naja. Ist tatsächlich, das muss ich mal kurz für den Hörer eben gerade erwähnen, sehr interessant. Wir sind alleine in einem Raum, wo sonst eigentlich keiner außer den Krähen des Podcasts dann mal eben rein kann. Gut, wir nehmen das jetzt einfach so hin. Ja, gut. Also wie gesagt, ich lese jetzt einfach mal den ersten Satz vor von diesem Modul. Da steht nämlich derzeit, die Piratenpartei setzt sich dafür ein, den Einsatz von Pyrotechnik in Stadien zu legalisieren. Da sollte eigentlich stehen, dass sich die Piratenpartei dafür einsetzt, einen verantwortungsvollen Einsatz von Pyrotechnik durch Fans zu ermöglichen, weil es ist eigentlich schon legal. Also es ist, Stadion ist Privatgelände und wenn der Stadionbetreiber sagt, ihr dürft hier zünden oder Pyrotechnik einsetzen, wobei das jetzt nicht nur auf diese aus dem Fernsehen bekannten Bengalos gerichtet ist, sondern auch zum Beispiel auf so Sachen wie Wunderkerzen oder dergleichen, die zählen da auch mit zu. Rein rechtlich dürften die Vereine das jetzt schon erlauben, es ist aber durch die Verträge, die halt wegen dem Ligabetrieb geschlossen haben, quasi ausgeschlossen. Also derzeit, selbst wenn die Vereine das in Absprache mit Fans und Polizei und Feuerwehr vor Ort sagen, ja, ihr dürft irgendwas machen, wir unterstützen das, würde wahrscheinlich spätestens der DFB oder der DFL dem den Riegel vorschieben. Und wie gesagt, ich habe das blöderweise falsch eingereicht. Ich möchte euch jetzt keinen Wahlprogrammpunkt kaputt machen, aber sowas ist natürlich immer total ärgerlich und wäre so ein klassischer Fehler, der mir auch passieren könnte. Aber damit ist der eigentlich nicht abstimmbar. Wie wäre es denn daraus, ein Positionspapier zu machen? Das ist auch das, was ich vorhabe. Also ich werde die korrekte Fassung als Positionspapier, wenn der Antrag drankommt, dabei haben. Und wenn der Parteitag der Ansicht ist, dass das wirklich an diesem einen Satz scheitert, dann kann ich auch eben das Positionspapier einreichen, dann wird das abgestimmt. Deswegen frage ich jetzt, also ich will es jetzt nicht kaputt machen, aber in einem Wahlprogramm etwas stehen zu haben, was ohnehin so ist, nämlich der Einsatz von Pyrotechnik ist in diesem Fall legal, wie du sagst. Ich mag das jetzt nicht einschätzen, ob das so stimmt, aber es klingt erstmal logisch. Dann wäre es nicht sinnvoll, sowas in einem Wahlprogramm zu haben, wenn es an sich schon legal ist. Richtig. Es ist legal. Es ist auch es wurde auch lange Zeit, auch in Deutschland, war das kein großes Problem. Also in den 80er, 90er Jahren wurde es häufiger gemacht. Gibt da schöne Videos, wo dann altes Fernsehbild und der Kommentator spricht dann davon, dass das jetzt eine wundervolle Fußballstimmung, Gesamtkunstwerk Fußball und dergleichen ist, wo heute bei gleichen Bildern dann irgendwelchen Chaoten und Krawall gesprochen wird. Es ist auch zum Beispiel so, dass beim Eishockey, da kann jeder, der es möchte, kurz auf YouTube Eisbären Berlin und Pyro eintippen als Suchbegriff. Die setzen bengalische Feuer sogar in der Halle ein und es passiert nichts. Und das ist einfach, wie gesagt, wenn es wirklich verboten wäre, dann wäre es verboten. Und das ist dann einfach eine Ermessensentscheidung, die ich dann den jeweiligen Verantwortlichen vor Ort zurechnen möchte, dass die das selber entscheiden, was geht und was nicht geht. Also da muss ich noch mal eine Frage stellen. Ich nehme jetzt auch die Freiheit, von mir persönlich zu sprechen. Das darf ich jetzt einfach mal, weil ich vom Fußball nicht so viel verstehe und in meinem Leben, glaube ich, keine zwei Fußballspiele im Stadion erlebt habe. Und da war ich auch sehr jung, als das mal so war. Aber Eishockeyspiele habe ich erlebt. Und beim Eishockey gibt es ein paar entscheidende Unterschiede zum Fußball. Da weiß ich nämlich, beim Eishockey ist durchaus Alkohol erlaubt. Es ist Pyrotechnik unter Umständen erlaubt. Aber da gibt's diese Krawallprobleme einfach nicht. Warum das auch immer so ist, das weiß ich nicht, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber irgendwas ist beim Eishockey anders. Deswegen ist der Vergleich unter Umständen ein bisschen schwierig, oder meinst du nicht? Also je nach Eishockeyverein gibt's die Probleme da auch. Es ist derzeit in den Stadien nicht gestattet, der Einsatz. Und es ist sicherlich auch von Sicherheitsaspekten und dergleichen wäre es sehr problematisch, einfach zu sagen, jeder darf machen, was er möchte. Aber dadurch, dass es verboten ist, hat es zum einen einen gewissen Reiz, dass es gemacht wird, und es wird ja trotzdem gezündet in den Stadien. Also es wird ja trotzdem eingesetzt und es wird halt momentan heimlich irgendwie reingeschmuggelt. Und heimlich gezündet, also angezündet und dann auch möglichst schnell von einem weggeworfen, einfach irgendwo auf dem Platz oder sonst wohin, weil diejenigen, die das machen wollen, ja nicht wegen dem, was sie da gemacht haben, dann aus dem Stadion rausgezogen werden. Und also das ist wirklich, ich kann jeden verstehen, der wenig mit anfangen kann und der es vielleicht alles ganz furchtbar findet, aber ich bin da einfach der Ansicht, dass zum einen aus rein pragmatischer Sicht, es lässt sich nicht verhindern, weil irgendwie wird das immer ins Stadion geschmuggelt werden, es sei denn, man führt irgendwelche Nacktscanner an den Stadioneingängen ein. Und wenn man die Möglichkeit hat, dieses unkontrollierte Einsatz von jetzt wirklich gefährlich ist, wo auch Leute bei verletzt werden können, zu regulieren, indem man sagt, okay, liebe Leute, ihr habt jetzt hier ein gewisses Privileg, wenn ihr verantwortungsvoll damit umgeht und selber dafür sorgt, dass bei euch in der Kurve kein Blödsinn gebaut wird, dann dürft ihr unter gewissen Voraussetzungen gewisse Materialien einsetzen. Also dass zum Beispiel auch nur vernünftiges, geprüftes Material eingesetzt wird und nicht irgendwelche billigen Ostimporte. Wenn ihr euch alles daran hält, also wenn ihr euch daran hält und damit keinen Scheiß baut, dann nehmen wir euch diesen Vertrauensvorschuss und lassen euch gewähren. Und das ist im Prinzip, ja, ich sag mal, der Geist von diesem Modul, der jetzt blöderweise durch den Fehler beim Einreichen jetzt nicht so rüberkommt. Gut, ich schlage vor, das kann man dann einfach zur Abstimmung geben für ein Positionspapier. So wie du es ja selber schon überlegt hattest. Schade, dass der kleine Fehler unterlaufen ist, aber ich vermute auch, dass das Positionspapier dann auch in dem Moment nicht abgestimmt werden darf, sondern dass das erst dann passiert, wenn Positionspapiere abgestimmt werden. Ja, das hängt ja von der Tagesordnung ab, wie jetzt konkret ist. Ich meine, es gab ja auch den Fall, dass dann abgelehnte Module von Anträgen einfach als Positionspapier eingereicht wurden und dann mit der Zweidrittelmehrheit die Tagesordnung umgeschwenkt wurde. Aber das muss man halt gucken, wie es halt vor Ort ist. Letztlich, wenn jetzt dieser Punkt nicht durchkommt, aber dafür die anderen mal die Punkte durchkommen, fände ich, wäre das schon mal ein großes Zeichen. Auch, also sowohl von uns, von den Piraten, aber auch ein allgemeines Zeichen, gerade an die Fangruppierungen, die sich halt von der Politik nicht ernst genommen fühlen, dass es halt Leute gibt, die sich darum kümmern und auch deren Sorgen ernst nehmen. Und daran soll es an diesem einen Modul nicht scheitern. Ja, ich werde jetzt die Module gleich meiner Frau vortragen. Die wird mir das aus der Praxis im Fußball erklären. Die versteht nämlich mehr von als ich. Und dann bin ich mal gespannt, was ich nach diesem Gespräch dazu sagen werde. Sehr gerne. Worauf ich noch hinweisen wollte, und zwar für all diejenigen, die jetzt damit gar nichts anfangen können. Ich habe in der Begründung des Antrags bei den Fußnoten wirklich einige Links drin, die nochmal ein paar Hintergrundinformationen liefern. Gerade zu der Pyrotechnik-Geschichte ist es nämlich so, dass es auch im europäischen Ausland schon sehr positive Erfahrungen mit der vorgeschlagenen Regel gibt. Das ist bei Wacker Innsbruck zum Beispiel ist es der Fall, dass das toleriert wird, und dort geht es halt laut dem Artikel, der jetzt glaube ich 2011 erschienen ist, seit 4 Jahren wunderbar, und es ist einfach, um auch zu zeigen, dass es wirklich eine praktikable Regel ist und dass es auch funktionieren kann. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich wünsche dir viel Erfolg mit diesem Wahlprogrammantrag oder dem daraus folgenden Positionspapier für Modul 4 und würde sagen, ich wünsche dir noch einen wunderschönen guten Abend. Ja, danke gleichfalls. Alles klar, tschüss Christian. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.